ich fühl mich nicht gut. Mein Mädel geht fremd, mich packt bald die Wut. Hey Dr. Blues, für mich kocht sie nur Tee. Doch für ihn, da macht sie Sahne bis See. Was du verlangst.